Die russischen Medien, darunter die Nachrichtenagentur RIA Novosti, die Zeitung Moskowski Komsomolets und die Fernsehsender RenTV und Zvezda, die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua und die japanischen Kyodo und Zizi berichteten am 23. September über die Erklärung des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee. Wir werden die leichtsinnigen Provokationen der USA und Südkoreas mit dem gerechten militärischen Vergeltungsschlag schonungslos zurückweisen.